machst es besser, den BH auf, sonst kommt es nicht zu diesem Barung, sagt. Und sie tut, was ihr gesagt, ihre Brustwarzen sind hart, ihre Muschi wird sein nass, ich ficke ihren straffen Arsch im Sekundentakt, es ist wie Red Bull und Kaffee, das Herz pumpt. Und sie fängt den Schlauch wie einen australischen Bumerang, ich hobel die Bitch auf für obdachlose Starpunks. Für Leute, die hoffen wie optimistische HIVler, dass sie die Tauchglocke für Model raps. Du kamst leider wie ein bettliegender Rentner an deinem Fliegenfenster, fliege zocken vorbei, meine Zerbrussel von den Best Tracks, weil ich da zerreißen deine Kleider nach meinem Schneiderpfeif. Es ist schön, wie du fat rappst, doch deine Mäuse ist läufig wie ein Köter in Pampers. Für Bitches in Seasons, die mir auf der Brieftasche liegen, sie labern auch mit mir, weil ich gut gelaunt bin. Ich schenke ihnen sparsam Gehör, ich schenke ihnen meine muskelbebaute Handleiterröhre. Sie erhören meine Tipps, weiblich gut gebaut, weil ich gut gebaut bin wie Hechtviertel. Und ich lass sie fett verbrennen, rennen auf dem Stepper mit einem Gummipenis, der ihn zufächert wie ein Stück Paper an einem Abluftgebläse oder Feinkost Salami an einem Weideknospenstöckchen Saban Miami und artig mit leerem Blick wie die Chicken Sucker Punch, nachdem ich dick in das Auge rammend nach einem Vielmann vorsprach, aber sie versuchte Schielaugen zu machen. Tja, das ist Chaos Rap, hier wird der Part geflext, bist du wie ausgespartes Pep in der Nase endest und dein Harz ist weg.